Scheiße. Herzlich willkommen zum Setgeist, heute mit Stefan Dinter, Naomi Fern. Hallo Stuttgart. Ups, Naomi Fern und hey. Meiner Wenigkeit Sascha Tau. Hi, wir Sascha. Waren im Kino. Hi. Wir waren im Kino, haben Bücher gelesen und vieles mehr. Zum Beispiel das war stimmt. Stefan in The Conjuring und hatte 3 Scares. So sagt man heutzutage. Ich war in The Conjuring von diesen Typen, die irgendwie Saw gedreht haben oder sowas auch. Und das ist im Grunde genommen die Prequel zu The Amityville Horror, falls sich jemand daran noch erinnert. Der Classic-Klassiker. Der Classic-Klassiker des Exorzismus-Films. Aber das klang so dermaßen behämmert, weil doch irgendwie es ist ein tatsächliches Paar, die das auch machen und... Ja, das war ja das, was ich überhaupt nicht wusste. Ich bin tatsächlich einfach in den Film reingegangen, weil Notker Mahr, der wunderbare Kameramann und Regisseur, der auch die Totenspots gedreht hat, sagt, er würde den gerne mal angucken und wir sind beide so ein bisschen so Haunted House Fans, also so Ghost Story Sachen finden wir irgendwie ganz prima. Und dann bin ich einfach mitgegangen, ohne irgendwas über den Film zu wissen. Und dann kam basiert auf einer wahren Geschichte gleich am Anfang. Und das war mein erster Lacher. Also, natürlich auf einer wahren Geschichte. Und dann habe ich später herausgefunden, das basiert wirklich auf einer wahren Geschichte. Okay. Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Das ist eine Familie mit Papa, Mama, 4 Mädchen. Die ziehen in ein neues Haus irgendwo an der Nordostküste in Amerika und da drin spukt's. Jetzt muss ich sagen, dass ehrlich gesagt, ich habe das letzte Mal, dass ich irgendwie so da saß und gehofft habe, dass den Leuten nichts passiert, war beim Flugzeug. Genau. Das sowieso immer. In The Innkeepers von Ty West und dieser hier jetzt von James Wan. Der hat ein paar exquisit deliverte Scares. Also da war ein Ding drin, wo urplötzlich, ich spoiler's mal nicht ausnahmsweise irgendwie, es geht um den Geist einer bösen Hexe, die da bla bla bla. Und, in einer Puppe. Nee, die Puppe ist eine Finte tatsächlich. Tatsächlich ist einfach das gesamte Haus voll mit Geistern, weil die Olle da nicht nur sich selber geschächtet hat, sondern vorher natürlich auch noch ihr Kind und dann als Geist noch wahnsinnig viele andere Leute. Und da gibt es ein so ein Ding, wo die auf einmal einen Auftritt hat, wo du echt nicht mitrechnest, oder ich nicht damit gerechnet habe, zumindest in dem Moment. Und ich doch tatsächlich gedacht habe, okay, das hat es mir jetzt gerade ganz gut besorgt. Aber dann wird es ja der Horror für mich. Ich erschrecke schon, wenn es Nutella-Glas leer ist. Ja, also. Ja, vor allem, wenn es ganz plötzlich leer ist. Geister. Also ansonsten macht das Ding nicht viel Neues. Die Hexe sieht auch nur so aus wie jeder andere Besessene aus The Exorzist bis heute. Sachen fallen runter, Sachen fliegen durch die Gegend, Leute fliegen durch die Gegend. Das ist alles wirklich toll gemacht, aber es bringt nichts wahnsinnig Neues. Es sind ein paar wirklich, wirklich gute Schauspieler drin. Also hauptsächlich die 3 Hauptleute. Patrick Wilson, den ich hauptsächlich als Bösen aus The A-Team kannte, der den Exorzisten da spielt und das Ganze so normal anlegt, dass man fast sagen würde, das könnte auch langweilig sein, aber es bleibt interessant. Vera Farmiga macht eine sehr schöne Sache da als seine Frau, die irgendwie psychisch Fühler hat in die Welt, und Lily Taylor als die Mutter von dieser Familie ist auch hervorragend. Die Kinder sind auch gut besetzt. Das Hauptproblem bei dem Ding ist, dass irgendwie, ich glaube, sie haben die 0,5. Drehbuchversion verfilmt. Das heißt, also abgesehen von diesem ganzen wirklich gut gemachten Scare-Sachen, ist alles unterentwickelt in dem Film. Es gibt keine wirklichen Charaktere, die werden alle behauptet nur. Also da kommt so, ja, der ist der Mann, der schon 15.000 Häuser exorziert hat oder was weiß ich, oder Geister aufgespürt hat. Ja, aber der macht nichts, was mich darauf, weißt du, dieser Bond-Moment, am Anfang muss Bond immer beweisen, dass er das tatsächlich kann. Ja, er ist beim Bogenschießen und später findet er irgendwie einen Stängel und eine Schnur und, ja. Genau. Das fehlt komplett. Das ist auch so ein Ding wie, ja, warum spukt es in diesem Haus? Wo du jetzt denkst, okay, du könntest jetzt natürlich eine gut geskriptete, längere Sequenz machen, wie sie rausfinden, was da passiert ist. Das wird aber in einer 30-Sekunden-Sequenz abgehandelt, wo die Frau am, also die, die psychisch begabte Frau mit ihrem Mann am Küchentisch sitzt und sie hat eine Landkarte von dem Gebiet und meint so, und hier sind einige Zeitungsausschnitte und ein altes Buch und darin steht, das war eine alte Hexe und schau dir mal an, das Land rundum sind ganz viele Selbstmorde passiert und das beweist, dass die böse ist und andere zum Selbstmord bringt. Wo hatte sie das Zeug her? Es lag auf dem Tisch rum? Das hat sie offensichtlich, ich glaube, es lag unterm Tisch rum. Keine Ahnung. Habe ich im Müll gefunden. So, exakt, genau. Woraufhin sie wieder schneiden in das Haus und dann geht's ab. Hauptsächlich wollen sie, dass es abgeht und Spannung aufbauen und das machen sie gut. Ich habe noch vergessen, der Vater von der Familie ist auch große Klasse. Der kommt auch. Das Ganze spielt irgendwie in den späten 70er, Anfang 80er. Die Ausstattung ist großartig. Die Architektur von dem Haus, in dem das spielt, ist klasse. Also mir hat wahnsinnig viel dran gefallen. Nur dummerweise bleibt nichts übrig als dieses Ding, dass du sagst, ja okay, ich habe mich zwei, dreimal richtig ordentlich erschrocken. Reicht mir das für einen Film? Nee, also es ist jetzt, ich werde den auf DVD jetzt nicht nochmal unbedingt. Aber für den einen Abend war es ein netter Film und ich denke, wenn man zu zweit am Abend zu Hause sitzt und sich mal ein bisschen gruseln möchte, ist das eine schöne, ein Divertissement. Klingt ja doch ganz angenehm irgendwie. Im Gegensatz zu dem, was ich erlebt habe im Kino. Okay. Oh mein Gott. Ich wollte ja bist Wolverine, du zurück aus der Zukunft? Ich wollte ja Wolverine nicht sehen und habe es dann auch nicht gesehen, weil es irgendwie nicht lief. Man hatte es nicht. Es heißt nicht, Entschuldigung, es heißt nicht Wolverine, es heißt The Wolverine. The Wolverine. The Wolverine. The Wolverine. Genau. Auf jeden Fall dachte ich so, ey, da läuft Elysium. Lösungsmittel. Elysium. Und ich hatte die Trailer gesehen und das ist ja der Nils Blomkamp, heißt der, glaube ich, von District 9. Nils Blomkamp ist gut. Der wie heißt schwedisch, der schwedisch-südafrikanische Neil Blomkamp. Neil, okay, ja. Der Nils. Auf jeden Fall dachte ich, hey, super, der zweite Film von dem Typ, der den einen Film gemacht hat, den ich irgendwie echt mochte. Ja, gut. Das dachte ich davor. Jetzt ist es der Typ, der den einen Film gemacht hat, den ich echt mochte und den anderen echt doof fand. Nee, das Ding ist halt, Nomi hat nicht gesehen, deswegen möchte ich nichts spoilern, aber wenn ihr Spaß haben wollt oder mal eine gute Zeit oder so, dann investiert das Geld lieber in Alkohol oder irgendwas anderes. Weil das Ding ist, ich habe nämlich die Superkraft, mich total blöd zu stellen im Film. Das heißt, Logiklöcher oder sonst irgendwas fällt mir nicht auf, wenn ich gut unterhalten bin. Aber wenn sogar ich merke, dass es ein bisschen schräg und nicht viel Sinn ist und nicht viel Sinn macht, dann ist es wirklich, dann muss es unterstes Level sein. Gut, so schlimm ist nicht, die Actionsequenzen sind ganz nett. Die Geschichte, die dahinter liegt, ist so dämlich. Also, dass du die ganze Zeit denkst, was soll der Quark? Und das andere Ding ist... Okay, komm, dann Spoilers. Ich guck's ja eh nur wegen der Optik an. Ich will ja auch nicht. Oh Gott. Also, dann hört jetzt alle weg, die keinen Spaß haben wollen und den sehen wollen. Also, der ganze Hintergrund der Geschichte ist, also, unten auf der Erde leben die armen Menschen. Und oben beim Mond gibt es so eine riesen Raumstation, wo die reichen Menschen leben und alles haben. Und auf der reichen Station gibt es so komische Liegebetten, die wirklich alles heilen können. Das heißt, du kannst dir den Kopf halt wegschießen, wenn dann noch irgendein Funken Hirnfunktion ist, legst du dich dahin, schwupp, bist du wieder ganz. Ah. Das heißt, die armen Menschen organisieren sich so Raumschiffe und sonst irgendwas, um dahin zu kommen und vielleicht ihre Kinder... Oder sich selbst auf diese Matte zu legen und zu heilen, weil zurückgeschickt werden sie eh. Und das macht alles gar keinen Sinn für mich irgendwie. Du hast so ein Gerät, das wirklich alle Krankheiten auf der Welt heilt. Und dann tust du das an einen Ort und hoffst, dass da hoffentlich niemand hingeht von den Armen und die Reichen nervt. Macht doch gar keinen Sinn. Und vor allem am Schluss ist es so, dass sie dann irgendwie das Computerprogramm der Station hacken, weil die haben auch so Roboter und so, die Ordnung aufrechterhalten. Und die haben auf dieser Station nicht mal 3 Polizisten oder so, deswegen 3 Söldner da total alles zerstören können. Aber sie haben Krankenhausraumschiffe, wo Hunderttausende reingehen. Und nun denkst du, hä? Irgendwie ist es falsch konstruiert. Und dann gibt's halt noch so die üblichen Fehler, wo du, das ist oft bei Science-Fiction-Filmen passiert, wo man sich dann irgendwie so wunderbare Waffen ausdenkt aus der Zukunft, wie das wohl sein könnte. Die haben zum Beispiel so Granaten. Ich weiß nicht, wie die funktionieren, aber wahrscheinlich auch so Körperwärme. Das sind so kleine Knödel irgendwie. Die schmeißt du und die bleiben dann an dir haften. Dann drückst du einen Knopf und du explodierst halt, weil das kleine Sprengladungen sind. Oh. Ja, damit wird auch gleich mal der erste umgelegt. Aber um die Hauptfigur zu erschießen, nimmt man natürlich nicht diese wunderbare, wärme ausgerichtete, super kleine Handgranate, die das automatisch macht. Nein, man nimmt die große Kanone, mit der man auch nicht trifft. und so Zeug die ganze Zeit. Also es hat mich völlig... Also allein schon diese Grundprämisse mit diesen Super-Liegen, die alles heilen können, die es nur auf dieser Station gibt. Also du denkst auch die ganze Zeit, sind die Reichen echt so blöd? Also wollen die reichen Menschen das wirklich so? Kann ich mir auch nicht vorstellen halt, ja. Also so sehr man da irgendwie so Klassenunterschiede herausarbeiten will, aber es ist doch nicht so, dass alle Reichen denken, Arme sind scheiße und müssen das durchleiden oder so, ja. Mhm. Ansonsten, also was ich ganz gut gemacht fand, war so ein bisschen so das Design. Es gibt so eine Szene, wo Matt Damon gejagt wird, also in unserer Zeit wäre es ein Hubschrauber, die hatten so ein komisches Ding mit so 4 Düsen dran, aber das war super Design, das sah richtig gefährlich aus und so. Mhm. Ansonsten, ja, relativ absurd. Ich würde es im Fernsehen angucken oder irgendwie 5er für die DVD oder sowas, aber viel investieren würde ich jetzt nicht. Also mir tut selber leid halt, weil District 9 war einfach, das war ein netter Ritt irgendwie, aber jetzt hat sogar Nomi rausgehauen. So ja, das ist diese neue Technik. Also ich hatte ja auch im Trailer habe ich gedacht, so ach, dieses Antikater-Solarium sieht ja echt gut aus, leg dich rein und werd wieder vollständig und so. Aber so mit diesem Exoskelett und dem ganzen Krams war mir alles ein bisschen... Ja, das Exoskelett war so... Da wollte man, glaube ich, so Steampunk reinbringen, aber... ich weiß auch nicht, wird halt diese ganze Prämisse total bescheuert. Und das denkst du halt auch die ganze Zeit während einem Film, wo du merkst, es entwickelt sich weiter und denkst so, nee, komm, das ist jetzt nicht der Ernst. Es geht nicht darum. Doch, es geht darum. Und das war irgendwie bitter. Also ist ein bisschen platt insgesamt. Ja, also das Ding ist halt, das ist einer der Filme, wo dann der Abspann kommt und du willst diskutieren, aber nicht, weil er so gut ist. Ja. Schade drum. Von meinen präferierten beiden Filmkritikern, Red Letter Media, Jay und Mike, gerade die Rezension zu The Wolverine gesehen. Da kommt der großartige Satz vor. Und das Allerbeste an dem Film ist, wenn die Endtitel kommen. Und weil da haben sie dann noch was reingedreht, natürlich in so eine Endtitelsequenz, und das hörte sich ganz gut an. So, jetzt kann ich verlautbaren, wo Nomi wieder dabei ist. Eckart wird nicht reinkommen können heute in den Podcast. Der Pensum ist abgeraucht. Sein Pensum ist kaputt, sein Commodore 64 geht nicht mehr. Er scheint ein Problem mit Google zu haben oder Google mit ihm, also irgendwas mit Google Talk funktioniert da nicht und er muss es neu installieren. Vielleicht, wenn jemand von Google gerade zuhört, ruft doch bei Eckart und dann helft ihm mal. Oh ja. Leute, ich meine, oder jemand von der NSA vielleicht. Genau, ihr könnt es doch wahrscheinlich retrofitten bei ihm. Das sind noch Computerspezialisten. Die kriegen ihn bestimmt abgehört. Solange sie nicht bei ihm vorbeikommen und verlangen, dass er seinen Harddrive kaputt macht. Ah nee, das macht ja die britische Regierung, Entschuldigung. Ja, auch irgendwie nett. Cheers, ja. Britische Regierung, das war mal richtig gut. Ja, Ist auch so, wenn du keinen Reißwolf hast oder so, dann ja, genau. helfen Schick die dir ein paar so. Beamte vorbei und zwingen die Leute, den Kram kaputt zu machen. Sehr Naja, hilfreich. Gut. Apropos 5-Euro-DVDs, wie du gerade sagtest, ich war in einem Drogeriemarkt, der nach einer Familie benannt worden ist, die nicht Meier heißt. DM? Nein, das ist Drogeriemarkt. Ich meinte Müller. Okay. Und Müller hatte gerade die Aktion 5,55 Euro pro DVD. Und da habe ich zugegriffen bei zwei Filmen, von denen ich mir nie ganz sicher war, ob ich sie wirklich mal gucken wollte. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ich fange mal an mit Lucky Number 11. Ah, der ist ganz nett, ja. Der ist ganz nett, genau. Also der hat mir viel Spaß gemacht sogar, muss ich sagen. Eine Menge wirklich guter Schauspieler dabei. Bruce Willis, Morgan Freeman und Ben Kingsley. Der Held ist Josh Hartnett, der ja einer meiner beiden präferierten Joshes im Film ist, wie wir wissen. Und Lucy Liu spielt zum ersten Mal, finde ich, relativ unaufdringlich. Während sie sonst teilweise eine tierische Nervensäge ist, kommt sie in dem Film wirklich richtig gut weg. Stanley Tucci ist auch dabei, den finde ich immer ziemlich gut. Ich verrate nicht rasend viel drum, es ist ein Ding mit einem Twist. Den Twist kriegt man relativ schnell raus. Der wird eigentlich schon fast telegrafiert. Was mir gefallen hat, ist, dass der Typ, der das geschrieben hat, Jason Smilovic, der vorher noch nie einen Film geschrieben hatte anscheinend, also das ist zumindest sein erster produzierter, hat ein Händchen für Dialog. Also es ist ein sehr gestelzter Dialog, aber es ist so eine ganz eigene Welt. Irgendwie durch. Ja, sehr lustig. Hat mir gut gefallen. Okay. Der andere ist Green Lantern, kann es sein? Nein, es ist nicht Green Lantern. Also Lucky Number 11 kann ich empfehlen. Der andere ist Hasher mit meinem momentan dem Schauspieler, an dem ich am meisten interessiert bin, im amerikanischen Kino, Joseph Gordon-Levitt, diesmal mit langen Haaren als so ein Metalhead. Und Natalie Portman, aber richtig toll ist jemand, der auf dem Cover hier nicht drauf ist, sondern hier nur ganz klein. Das ist Conan. Ein junger Mann, der... Ach so. Genau, Conan. Nee, das ist nämlich tatsächlich Joseph Gordon-Levitt. Der hat dieses spitzen, selber gemachte Tattoo. Der macht sich immer blöde Tattoos mit Edding auf dem Körper. Der Junge heißt, wie heißt denn der Typ nochmal? Devin Brochu, der ist ungefähr 12 oder 13 Jahre alt, ist die Hauptfigur eigentlich in dem Film. Ziemlich gut. Rainn Wilson spielt seinen Vater, ist auch sehr gut. Geht im Grunde, ist ein ganz trauriger Film eigentlich. Geht darum, dass der Junge hat seine Mutter verloren, der Vater seine Frau, also die Mutter in der Familie ist gestorben. Bei einem Autounfall, Vater liegt auf dem Sofa und poppt sich Pillen rein, weil er nichts mehr mitkriegen will. Und der Sohn hat so seine Probleme, die man hat, wenn man so 13 ist. Und in das Ganze kommt, eigentlich ist es ein Märchenfilm ein bisschen. Also es kommt dieser Typ, der nichts als Metallica hört, rein und sich nach dem ersten Bassisten von Metallica styled Clint, wie hieß er? Cliff Burton. Cooler Typ. Yep. Ziemlich früh unter den Bus gekommen. Unter Metallica-Tourbus. Tour in Europa, ja. In Schweden. Wo sich auch ein bisschen durchgekifft haben. Nein, der Bus hat einen Unfall gehabt und er ist aus dem Fenster raus und der Bus ist auf ihn drauf. Ist auf ihn drauf. Uff. Ja. Jedenfalls, diese Figur kommt bei denen auf einmal an, mehr oder weniger zufällig. Und das ist jetzt nicht der Film, wo der Typ, der auf Metal steht, denen so eine einfache Philosophie beibringt, wie alles wieder locker werden kann, sondern der ist ein Arschloch. Der ist ein Arschloch, der bei ihnen einzieht, sich aus ihrem Kühlschrank ernährt und Sachen anzündet. Und trotzdem kommt am Ende dabei eine Geschichte raus, wo man eben, also es geht einfach nur um Tod und um Sachen verlieren und Abschied nehmen. Gute Laune. Super gute Laune. Also ich war auch teilweise am Heulen bei dem Film, muss ich sagen. Aber es ist echt, also der hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und sehr viel mehr, als ich für 5,55 Euro beim Müllermarkt erwartet hätte. Tolles Bonusmaterial. Das ist so, das ist ein knallernsten Film und dann haben sie einen Fartreel, wo sie einfach unter alle Szenen, wo jemand einen komischen Gesichtsausdruck hat, noch ein drunter gelegt. Und das passt auch wieder zu diesem Metal-Ding dann wieder. Der lohnt sich mal anzugucken. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er mich gerade so auf dem richtigen Fuß erwischt, aber ich fand den wirklich prima. Und die beiden habe ich jetzt. Lucky Number 11 hat auch einen sehr, sehr prima Audiokommentar übrigens. Einen vom Regisseur und Paul McGuigan. Weswegen ich das Ding eigentlich gekauft habe, weil der die Pilotfolge vom neuen Sherlock gemacht hat und die zwei Folgen von der zweiten Season. Und noch ein paar Filme, die eigentlich ganz okay sind, aber Sherlock. Hartnett und Lucy Liu und der Drehbuchautor haben auch noch einen Audiokommentar. Das lohnt sich. Also fünf Audiokommentare. Ja gut, sie haben den Regisseur in einem und die anderen in dem anderen. Also zwei Audiokommentare, okay. Die dann so zusammengedingst werden. Okay. Ganz cool. So viel zu 5 € DVDs. Schick. Jupp. Dann gibt es eine 12,99 € DVD von einem Film, den es so lange nur auf VHS gab, dass Die Nacht der Creeps, Night of the Creeps, eine der aller besten 80er Jahre Teenie-Horror-Filme, die überhaupt je gemacht worden sind. Ich will nicht viel verraten. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, solltet ihr ihn kennenlernen. Wenn ihr ihn kennt, wollt ihr ihn sowieso haben. Der ist echt ich meine, die VHS-Kopie davon ist inzwischen so durchgenudelt gewesen, dass man sie wirklich nicht mehr angucken konnte. Hat grandioses Zusatzmaterial, nämlich nicht nur jede Menge Kommentare, sondern auch noch das Ende, wie es tatsächlich geplant war und wie es nie gesendet wurde, außer im amerikanischen Fernsehen anscheinend. Ich kannte es auch noch nicht. Es ergibt sehr viel mehr Sinn als das Ende, was der Film im Kinoschnitt hatte. Von Fred Decker, der danach den auch ziemlich guten Monster Squad und den ziemlich verquasten Robocop 3 gedreht hat. Oh. Aber ein Spitzentyp ist Fred Decker, abgesehen davon. Nicht, dass ich ihn persönlich kenne, aber ich nehme an, dass er ein Spitzentyp ist, weil ich von seinem Film eigentlich immer ganz... Von irgendwas muss man ja ausgehen. Ich meine, kannst ja nicht einfach sagen, das ist wahrscheinlich ein Arschloch. Ich weiß auch nicht. Irgendwelche Leute, die Arschlöcher sind. Das könnte jetzt nur eine Stunde so weitergehen. Ich habe keine Drogen genommen heute. Nomi, was hast du denn gemacht so? Ich sitze nur hier und mache Kinder. Ich bin nur zufällig im Bild. Machst du dieses 500-Layer-Poster nochmal neu, was du falsch gesaved hattest? Ja, da sitze ich jetzt unter anderem gerade dran und deshalb schmiere ich wahrscheinlich auch irgendwann nochmal ab, wenn ich versuche zu speichern, weil das ist ein A2-Poster, 300 dpi mit 80 Ebenen. Mit 400 Trilobyte. Trilobyte. Ja. Nicht schlecht. Es ist knappe 2 GB groß. 2 GB, da schmiert dein Rechner ab, okay. Ja. Hast du halt einen besseren? Das sind so Worte, die du in einer Männerdiskussion nie hören wirst. Hast du halt einen besseren? Kommt dann eher, dafür hat meiner mehr Profil. Was ist ein Profil? Bei Männern geht es ja mehr um die Größe, glaube ich auch. Ja, nicht so sehr um die Technik. Ja. oder die Größe der Technik, das kommt natürlich auch noch wieder dazu. Ne? Das darf man nicht vergessen. Hauptsächlich das, glaube ich. Aber wisst ihr, worauf ich mal wieder Bock hätte? Auf den geilen Gangsterfilm. Weil was auch super enttäuschend war. Ach ja, genau. Lucky Number 11 ist nämlich von dem Typen, der Gangster Number 1 gedreht hat. Und deswegen hatte ich nämlich auch gedacht, ich muss mir den reingucken. Das war ein guter Gangsterfilm. Sowas könnte ich mal wieder gucken. Weil ich habe dann, ich wollte damals in Gangster Squad rein. Sagt euch was, oder? Ja. Das ist der Zombie-Dings. Wie heißt es? Zombieland. Zombieland gemacht hat. Mhm. Zombieland gibt es jetzt übrigens auch als Serie scheinbar. Ach nee, wirklich? Zumindest gibt's erste Folgen, ja. Da hat also USA, hat da als, um ihr Filmverleih Online-Dings zu starten, konnte man sich da einloggen und das die erste Folge gucken umsonst. Na. Das war Zombieland, die Serie. Auf jeden Fall, der Typ, der Zombieland gemacht hat, und ich könnte eigentlich nochmal 10-mal Zombieland sagen, also. Zombieland. Auf jeden Fall hat der Gangster Squad gemacht und der Trailer, ja, der war schon so. Und dann habe ich die Kritiken gelesen und die waren alle eigentlich durchweg vernichtend, weil zwischendurch hast du dann doch so, die einen finden scheiße, die anderen gut und denkst so, okay, bilde ich mir selber mein Urteil, aber da hatte ich irgendwie gar keinen Spielraum mehr zwischen den ganzen negativen Dingen. Und dann habe ich es auch nicht im Kino angeguckt, sondern online über einen großen Online-Verleiher. Mhm. Und es war tatsächlich scheiße. Also es war so, dass ich nach einer wir mussten irgendwie nach einer Stunde aufhören und ich hatte am nächsten Tag, ich versucht, Sabrina zu überreden, dass wir es zusammen angucken. Sie so, ach nö. Ich sie irgendwie zu irgendwas zwingen wollte. Nee. Ich hab's dann halt gottverdammt halt nochmal reingemacht, weil lieber einen Hals verrenkt, als mir etwas geschenkt. Aber es hat sich irgendwie auch nicht gelohnt. Es ist leider, leider, leider ungefähr so spannend wie ein Malbuch irgendwie. Also, das ist natürlich nicht ganz so gut. Ja, also vor allem, das, du guckst den Film und denkst so, hey, irgendwie hat es Untouchables schon mal besser gemacht, irgendwie so. Also es ist zwar nicht so das Gleiche, aber es ist so, diese Fassadstücke sind alle so einfach runtergenudelt. Also der Film hat eine super Optik, der hat ein paar gute Schauspieler, also eigentlich ist alles perfekt, einen genialen Regisseur eigentlich, und dann hast du aber so ein Ding, was komplett seelenlos ist, leider. Man fragt sich dann immer, wie sowas bei rausgekommen ist, ne? Ja, wenn du so gute Leute zusammentust und dann kommt eigentlich nicht wirklich viel bei rum. Ja, das tut halt doppelt und dreifach weh, finde ich, wenn gute Leute irgendwie was eigentlich alles hinbekommen, außer irgendwie eine gute Geschichte. So, also ja. Alles drumherum passt, ja, kann man nichts sagen. Ja, im Moment werden, glaube ich, so Gangster-Sachen nicht groß kommen, weil ich habe immer das Gefühl, dass... Ja, das ist das eine Ding, aber das andere ist irgendwie so, es werden halt wahnsinnig viele Franchises gemacht, also noch ein dritter Teil von irgendwas oder sowas. Oder ja, Sachen, die auf was basieren. Also eine tatsächlich originäre Gangstergeschichte, finde ich auch großartig. Machen. Ich habe mir neulich Untouchables zum ersten Mal seit sicher 10 Jahren wieder angeguckt und war fasziniert, wie gut dieser Film ist und wie schnell der vor allem ist, weil als ich ihn damals im Kino sah, kam er mir sehr lang vor, aber er hat, glaube ich, 96 Minuten oder sowas, der ist nicht arg lang und ist aber halt er nimmt sich Zeit zum Erzählen einfach. Also da ist nichts Überhastetes drin groß. Und das hat mir wirklich gut gefallen, ganz abgesehen davon, dass sehr solide Performances drin sind. Aber das geht mir durchaus auch so. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass also dieses Jahr ist halt wirklich in der Science-Fiction-Flut. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie die Studios oder Produzenten haben irgendwie wieder Science-Fiction entdeckt oder so. Keine Ahnung, wie das auf einmal jetzt kam. Oder dass irgendwie sind die Superhelden-Themen ausgegangen und man dachte, okay, irgendwie liegt es nahe oder so. Keine Ahnung. Naja, die Superhelden sind einfach nicht so schnell zu schreiben und zu drehen wahrscheinlich, wie man sie machen möchte. Und ich glaube, Science-Fiction hat den Vorteil, dass das heutzutage im Grunde genommen relativ billig zu produzieren ist, weil du hast halt diese Greenscreen-Technik inzwischen sowas von ausgefeimt, dass du halt wirklich nicht mehr rasend viel an Sets brauchst und die alle aus dem Computer zaubern kannst. Also alles, was du früher echte Probleme mit hattest, ist auf einmal relativ einfach geworden. Und im Grunde genommen wahrscheinlich sogar einfacher, als den ganzen Kram auf der Erde spielen zu lassen, wo du dann immer den Staub richtig aussehen lassen musst oder sowas. Ich meine, das wird ja automatisch immer schwierig. Also gerade beim neuen Star Trek, dieser Kampf auf der fliegenden Müllkippe da, dem Müllkipper, Mülllaster am Ende, der sieht eigentlich scheiße aus, weil die fliegen halt durch so eine komische Stadt durch und Städte kennst du halt irgendwie. Wenn sie durchs Weltall fliegen würden, würdest du sagen, boah, wie cool ist, wobei, naja. Wie gesagt, die ersten 5 Minuten fand ich am interessantesten, weil das war so, auch diese Optik irgendwie auf diesem roten Planeten mit den komischen Eingeborenen und so, das hat super viel hergemacht. Also es war echt, es war nicht ja, nur... Ja, das sah tatsächlich so, auch so aus wie Enterprise. Genau, ja. Also eine moderne Version halt von den Pappmaschinen und bunten Blättern Kram. Ich fand aber, das auch am wichtigsten. Ich weiß auch nicht, aber... Ja. Die Technik hat man ja schon lange, aber man kam trotzdem irgendwie selten auf die Idee, mal irgendwie einen Science-Fiction-Film draus zu machen. So. Ich gucke eigentlich alles an, was immer so in die Richtung geht und halbwegs anschaubar ist, aber da kam ja nur so Moon-Dingensbummens. Dingensbummens? Ja, dieser Moon-Film mit, wie heißt der? Ach so, ja, der war ganz gut. Der war auch gut, aber es war so ein Film halt über das ganze Jahr verteilt, was ich so unter Science-Fiction abheften würde. Und jetzt, dieses Jahr kommen 10, 12 Filme. Ja, du hast halt vielleicht welche gehabt, die ein bisschen Erfolg hatten und klein waren. Also Moon hat ja jetzt echt nicht viel gekostet. Und dann siehst du, oh, da können wir Geld mitmachen und dann kannst du wieder Geld reintun in eine Skriptentwicklung und dann brauchst du halt wieder ein bisschen Zeit. Ich nehme an, dass wahrscheinlich eine Menge Science-Fiction-Skripts draußen sind, aber... Ja, aber wahrscheinlich ist halt auch einfach ein doofer Zufall, weil warum macht Del Toro auf einmal Pacific Rim zum Beispiel, ja? Also war jetzt vorher auch nicht sein Thema unbedingt so. Ja, aber der kommt halt nicht raus. Habe ich ein Interview mit ihm gehört, der stand da schon drauf, so, das ist ja, schon... Ja, nee, schon klar, aber zufällig kommt es halt dieses Jahr raus. Dann kommt halt Mr. Blomkamp und macht halt auch seinen zweiten Film, der natürlich ein Science-Fiction-Film ist, der kommt zufällig auch dieses Jahr raus. Dann war doch Oblivion, war das auch? War doch ja, auch wobei so ich doch aber fast sagen würde, dass der Blomkamp dafür, also für diese Science-Fiction- Schub mit verantwortlich ist, weil mit seinem District 9, das war ja so der Film, wo sie gesagt haben, ah, okay, mit so wenig Geld können wir so einen geilen Film machen. Das kann natürlich sein, ja. Außerdem gab es noch diesen Typ, der nur mit seiner Videokamera in Mexiko diesen Film gedreht hat. Monsters. Ach ja, genau. Monsters, ja. Zum Beispiel, der ja auch nichts gekostet hat und ziemlich gut war. Ja. Ja, stimmt. Naja, ja. Wir hatten ja neulich mal über Science Fiction gesprochen und ich habe ja die gewagte Theorie aufgestellt, dass wenn es den Leuten nicht gut geht, machst du Science Fiction, um den Leuten zu zeigen, das könnte ja noch viel schlechter gehen in der Zukunft. Stimmt, also, die Reichen können Raumschätze und haben jetzt so eine Liege, die alles heilt. Ja, genau, aber da wirst du halt nie sein. Und, ja, aber jetzt nochmal ganz kurz zu vorhin, weil da hat es mich ja aus der Leitung gehauen. Ja. Wieso fandst du das jetzt so wahnsinnig absurd, Sascha? Weil es generell keinen Sinn macht. Also zum einen, also du entwickelst ein Gerät, was quasi alles heilen kann, was nur ein bisschen Strom kostet, weil also irgendwie, hab ich da jetzt nicht gesehen, dass das irgendwelche Ressourcen verbraucht. Da kannst du doch die Dinger irgendwo in der Halle aufstellen und Leute da durchschleusen und dann hast du auch nicht Typen, die dauernd zu deiner Station fliegen wollen und die du dann abschießen musst. Vor allem das Geilste ist am Anfang, man muss ja mal zeigen, wie das so abläuft, ja. Da hacken die dann irgendwie so diese Zugangscodes und fliegen dann mit Reiseschrottraumschiffen auf diese Station zu. Was machen die auf der Station? Die ordern irgendeinen Schläferagenten, der zu irgendeinem komischen VW-Bus geht, der den aufmacht, wo dann die super High-Tech-Raketenabschuss-Handpistole ist. Der schießt dann drei Raketen ab und diese Raketen sind schneller als diese Raumschiffe und schießen ja, bevor die auf der Station sind. Ich dachte so, was? Es wäre viel besser gewesen, die Leute hätten sich an so eine Rakete gebunden, anstatt mit einem scheiß Raumschiff zu fliegen, weil das dauert 19 Minuten, das andere hat 19 Sekunden gedauert. Na gut. Ja, aber was ich sagen wollte zu dem anderen, ich meine, das ist ja genau der Punkt von dem Film, ist ja, dass wir hier im Westen haben ja auch Tabletten, mit denen du alles Mögliche heilen kannst und Kernspintomographen, wo du sagst, das ist ja keine Ressource, warum ist das nicht alles auch in Afrika unten? Und da ist hast du völlig recht, aber so dämlich, wie es da dargestellt worden ist, also weißt du so, dass man könnte das geschickt machen oder ziemlich dämlich und da ist es ziemlich dämlich, weil Matt Damon kommt auch erstmal in diese Situation, weil er völlig Matt verstrahlt. Dämlich heißt der. Matt Dämlich arbeitet in so einer Fabrik, weil er vorher irgendwie so kriminell war und dann eh schon auf Bewährung ist. Und natürlich sind die Polizeiroboter total gnadenlos zu ihm, verhindern erstmal, dass er zur Arbeit kommt wegen einer blöden Kontrolle, weil er einen doofen Witz gemacht hat. Dann muss er ins Krankenhaus, bla bla bla, geht dann dahin. Und die stellen diese Roboter her, die schieben die in so einen komischen Ofen, wo quasi die dann mit Radioaktivität beschossen werden. Und irgendwann geht diese Tür nicht mehr zu, weil so eine Palette drin verschoben ist. Und er will die Sequenz abbrechen und nochmal aufmachen und nochmal neu aufbauen. Dann kommt halt der Vorarbeiter und sagt, nee, sie gehen da rein und holen die Palette raus. Ist klar, was dann passiert, ja. Und das ist halt so dämlich gemacht, dieses, ihr Armen könnt nichts, ihr müsst alles. Und die Reichen haben alles und sie kümmern sich nicht um euch und können sich auch total gut heilen. Und das ist halt, ich finde, das kann man sehr viel geschickter machen. Also Nomi, du hast völlig recht, dass es tatsächlich irgendwo so ein Abbild ist, aber das ist ja die Realität irgendwie differenzierter als der Film. Und dann ist es halt auch... Nein! Die Realität ist differenzierter als ein Film. Nein. Das habe ich ja noch nie gehört. Nein, aber ich meine nur... Wollen wir mal nicht auf diesen Schmarrn. Wenn das realistisch aufgezogen hätte, wäre das interessanter gewesen als in diesem Film, weil da denkst du, da kriegst du es nur um die Ohren gehauen. So. Also dir fehlen und das Grautöne sind die zwischen dem Schwarz und Weiß ein bisschen. Absolut. Wie lang ist denn der Film? Also der hätte auch nicht die Zeit gehabt, das irgendwie noch zu erklären, oder war der auch... Er hätte alle Zeit gehabt, der hat sich am Anfang auch richtig Zeit gelassen. So vor allem, Matt Damon wird er dann verstrahlt und wird in 6 Tagen sterben. kriegt dann so ein paar Medikamente und verliert natürlich seinen Job, weil so jemand kann man ja nicht weiterarbeiten lassen. Und dann kommt er erst in dieses Gemenge rein, wo er dann diese komische Steampunk-Cyborg-Apparatur eingepflanzt bekommt und Superman wird und so. Also okay. Was aber nett ist, eigentlich sind die Action-Sequenzen so, die sind ganz okay, aber es ist halt... Ist halt ein bisschen wie beim Porno, wo du die Spielhandlung rausschneidest, ja. Dann wäre der Film auch kürzer. Nur mit den Action-Sequenzen. Und vielleicht nicht so ärgerlich. 109 Minuten ist er. Habe ich gerade mal hier so nebenher nachgeguckt. Das ist ziemlich gut. Da hätte man die Zeit eigentlich, ne? Da hast du eigentlich die Zeit. Alles über 90 Minuten hast du nur noch Zeit zu erklären. 90 Minuten, wenn du den Film nicht in 90 Minuten erklären kannst, kannst du noch dann hast du ihn verloren. Denke ich mal. Sage ich jetzt mal einfach so. Ich muss immer so sagen. Man kann auch schneller sprechen einfach, dann kriegt man auch schon mehr erklärt. Passiert auch irgendwas. Ja, mein Gott, also das ist halt auch alles so ein bisschen... ich weiß nicht, das war auch so ein Ding, was mein Problem war mit dem Trailer einfach schon. Das sah schon so schwarz-weiß aus. Es sah jetzt nicht so aus wie als ob da noch ein Gedanke dabei ist. Also das ist das Interessante an so Science-Fiction-Filmen, die für mich wirklich gut funktionieren, wie zum Beispiel Blade Runner jetzt, wo der eigentlich nur aus Grautönen besteht. Mhm. Also da ist ja keiner, wo du sagen kannst, der ist der Böse oder sowas. Antagonisten vielleicht oder sowas. Aber wenn du jetzt hörst, dass teilweise Filme, also der, wir hatten ja neulich mal, als wir über Science-Fiction gesprochen haben, hattest du von dem Snowpiercer, Le Transpersonnage, gesprochen, ja. diese Comic-Adaption, wo jetzt rauskam, dass sie den in Amerika um 15 Minuten kürzen, weil sie davon ausgehen, dass die Leute im Mittelwesten die Sachen sowieso nicht verstehen und sie mehr die Action reinschneiden. Dann, jetzt natürlich die Frage ist, welche Version kriegen wir in Europa zu sehen? Ja. Weil, und ich nehme schon an, dass halt, ich meine, wenn du halt, Elysium wird hier auch mit 100 Millionen Budget angegeben, was mich wundert, aber okay. Also ich finde es viel, dafür, was ich da im Trailer gesehen habe. Wenn du halt 100 Millionen ausgibst, dann musst du halt den größten gemeinsamen Nenner treffen und der ist halt damit down. Ja. Du musst es halt, je dümmer, desto besser, weil dann verstehen es wirklich genügend Leute. Aber gleichzeitig nimmt es halt auch wirklich eine ganze Sache weg. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen intelligenter machen, ohne dass es die dummen Menschen dann gleich nicht mehr verstehen. Ich finde es auch so ein Gerücht. Wer sagt denn das, dass das dumm? Also das verstehe ich immer nicht so ganz. Dass es dumme Menschen im Mittelwesten gibt? Nein, aber ich meine, dass die sich's nicht angucken würden, wenn es irgendwie besser gemacht wäre. Glaube ich halt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie die Marktforschung da aussieht und ich würde da ja, nicht aber, reingehen wollen. Ja. Ich glaube auch, dass es weniger an den Kreativen liegt, sondern eher, wie Stefan meint, halt an den Forschern, am Verleih, am blablabla, irgendwelchen anderen Leuten, die immer Produkt schreien. Aber ich glaube, trotzdem hat ihn niemand gezwungen, so einen Film zu machen. Also, weißt du, so, trotzdem denke ich, dass es völlig unnötig war, das so aufzuziehen. Ja. Schade. Es ist nicht immer nachvollziehbar. Ja. Ich meine, der noch teurere Film, den ich gesehen habe, war ja World War Z. Und in World War Z ist gnädig von jeder Story und Logik verschont geblieben. Das ist faszinierend, was man mit Bildern alles machen kann, ohne eine Geschichte drin zu haben. Dann wäre es ja fast schon wieder ähnlich zum Buch quasi. So ein bisschen. Ja, das Buch, also ehrlich gesagt. Ist ja kein Buch eigentlich. Ich mochte den Zombie Survival Guide von Max Brooks sehr gern. Das war ein netter Witz. Ja. Ja. World War Z als Buch hat schon, ja, meine Güte, also großer Spannungsbogen war halt nicht drin. Da wurde jetzt nicht rasend viel versucht. Ja. Nee, im Endeffekt ist ja nur eine geschickte Aneinanderreihung von kurzen Ideen. Genau. Müsste man sagen. Und wenn du dann losgehst und daraus einen Film machst, der aber nur heute spielt, während das Buch halt über die Jahrhunderte verteilt spielt, dann wird's dann halt irgendwann schwierig, weil dann hast du eigentlich nur noch den Titel gekauft, Weltkrieg-Zombie, ja. Und da kannst du natürlich jetzt, da hast du nicht mehr rasend viel Spielraum, außer das, was dann passiert, dass du halt Brad Pitt nimmst und den mit dem Flugzeug um die Erde fliegen lässt, während die Erde eigentlich nicht mehr funktioniert. Und wo du dich fragst, wie die noch ein Flugzeug irgendwo hochkriegen. Hochkriegen. und Der Film ist so ein By-the-Numbers-Ding. Also wirklich, du kriegst auch nicht erklärt, warum Brad Pitt so ein toller Typ sein soll. Es wird halt gesagt, ja. Und boah. Dann seine Frau sagt, mach das nicht nochmal, du warst schon mal im Einsatz in Somalia und du weißt, wie du da zurückgekommen bist. Und er so, ja, ich weiß, aber ich muss es für die Menschheit tun. Dummerweise erfahren wir nicht, was er da getan hat, was er mitgemacht hat, wie er zurückkam, keine Ahnung. Es wird nur gesagt, beim Frühstück. Und danach bricht halt diese Seuche los, die Leute in 12 Sekunden zu Zombies verwandelt. Da ist ein ganz guter visueller Cue drin, wie sie das, also sie kommen da in der Stadt irgendwie an, nichts bewegt sich mehr. Auf einmal sind da Leute, die andere Leute beißen. Und der einen Tochter fällt so ein Knuddelbär, so ein Paddington-Bär runter. Und der kommt so auf den Boden auf und dann geht sein Chip los und er sagt so, der Zug nach Kensington Gardens fährt in 12 Sekunden ein. Eins, und in dem Moment wird gerade einer gebissen und dann hast du so diese Stimme drüber laufen. Ja, eins, nett. Zwei, drei, vier. Und bei 12 wird der halt Zombie und rennt. Fängt an. Und das ist schön, das war, ist, das ist nicht der tollste Kniff der Welt, aber war, ich habe in dem Film echt gesucht nach Sachen, die ich gut fand. Und das war eine. Die andere war, dass sie irgendwie sich durch ein Haus, durch einen Treppenaufgang nach oben kämpfen und er gegen einen Zombie kämpft, um seine Familie da einen Vorsprung zu verschaffen und sowas. Und er ersticht den und der Zombie spuckt ihm ins Gesicht, dieses ganze Blutsoße und so. Ja. Und er rennt dann die Treppe rauf und kommt oben raus und rennt bis zur Brüstung und zählt währenddessen die ganze Zeit und zählt bis 14. Und als es bei 14 ist, weiß er, dass er von der Spucke nicht auch zum Zombie wird. Aber wenn er halt bei 12, dann hätte er sich halt runtergestürzt um seine Familie. Ah. So. Und das ist was nicht erklärt wird. Und deswegen fand ich es schön. Also er kommt da nicht, er sagt da nicht zu ihr, ich habe bis 12 gezählt, um rauszufinden, dass ich kein Zombie bin, sondern er geht zu ihr und sagt, ich habe irgendwie Spucke von dem abgekriegt. Als Erklärung, was er da gemacht hat. Und sie versteht das auch. Also das war noch relativ intelligent. Danach nimmt die Intelligenz rasant ab von dem Ding. Innerhalb von 12 Sekunden? Innerhalb von sechs Sekunden. Also die Leute werden da ja nicht zu Zombies, sondern die werden zu Supermonstern. Die sind schneller als Usain Bolt, die sind stärker als der Hulk. Also die wirklich, die springen wahnsinnig hoch, die springen wahnsinnig weit, die rennen wahnsinnig schnell. Das sieht toll aus. Es ist kein Zombie-Film in dem Sinn, es ist ein Seuchenfilm, es ist ein Endzeitfilm. Danach muss er dann irgendwie nach Südkorea, weil in Südkorea möglicherweise, er muss Patient Null suchen natürlich irgendwie. Er kommt in Südkorea an. Südkorea ist eine Garage voller Leute und ansonsten dunkel. Damit man nicht merkt, wo es gedreht wurde. So vorgestellt. So ist Südkorea. Sie müssen da ihr Transportflugzeug, sie bringen haben einen super guten jungen Molekularbiologen, der, wenn er diesen Patienten Null findet, kann er vielleicht ein Antiserum, bla bla bla. Sie kommen da an, der Typ fällt auf seine Waffe und erschießt sich. Das könnte lustig oder sowas sein, aber es führt nur dazu, dass halt Brad Pitt jetzt selber losgehen muss, um Patient Null zu finden, aber keine Ahnung von Molekularbiologie hat, aber sich immer daran erinnert, dass dieser junge Mann sagt, so, wenn sie das Tolle an der Biologie ist, in dem Moment, wo sie es am wenigsten erwarten, da finden sie die Lösung. Ja, so, und dann guckst du so, okay, der Film geht 119 Minuten, ich nehme mal an, in Minute 110 wird die Biologie ihn... Erwartest du es, Rabine? Aber es wird noch besser, es wird noch besser. Er fliegt dann nach Jerusalem, weil einer von den Typen ihm gesagt hat, dass die Israelis schon seit langem da irgendwie ein Auge drauf haben. Und er so, echt wahr? Okay. Und er ist ja von der Weltgesundheitsorganisation irgendwie. Der Präsident selber will, dass er das alles macht. Und fliegt dann nach Jerusalem. Jerusalem ist von einer 40 Meter hohen Mauer umgeben, die Israelis gebaut haben, weil sie alle E-Mails der Welt angezapft hatten. Wow. Und die haben vor allem die Inder abgehört, weil bei den Indern ist irgendwas los gewesen. Und als der, wie heißt der, Jürgen Warmbrunn heißt er, der Wissenschaftler von den Israelis, als der das mitbekommen hat, dass einer von den Indern, die ja Bescheid wissen bei sowas, die Inder, Zombie reingeschrieben hat in die eine E-Mail, hat er gesagt, okay Leute, wir bauen jetzt sofort eine Riesenmauer, weil es gibt wahnsinnige Ärger. Während die diese 40 Meter hohe Mauer um Jerusalem gebaut haben, was sicherlich 4,5 Tage gedauert hat ungefähr. In der Zeit hat gerade keiner nach Jerusalem geguckt, weil da passiert ja traditionell eher wenig. Man hat da auch keine großen Interessen investiert. Jetzt ist diese Mauer da und deswegen ist ganz Jerusalem innen drin, ist also zombiefrei. Was cool ist, wie Brad Pitt da reinkommt, wird nicht genau erklärt. Er kommt nämlich mit einem großen Lastenflugzeug an, aber er ist dann auf einmal dann da drin, ist ja auch wurscht. Was wir in Korea gelernt haben, ist, dass die Zombies da nicht auf Sicht reagieren. Wenn du dich ganz ruhig fühlst, dann tun die nichts. Sondern auf Geräusche. Weswegen sie dann in Südkorea auch mit Fahrrädern über die Runway gefahren sind, die immer so echt wahr, ich lüge nicht. Dann kommt eine wunderschöne Szene, da haben sie so ein Gatter gemacht, wo sie Leute von draußen, die keine Zombies sind, reinlassen, also quasi so eine Schleuse. Ja. Und wenn die dann drin sind, dann stehen dann auf einmal Araber und Israelis beieinander, Löwen und Schafe, Falken und Mäuse. Und was tun sie? Sie fangen an, miteinander zu singen. Was singen sie? Hava Nagila. Und sie singen immer lauter und dann holt sich einer ein Megafon, um das zu singen, damit es alle hören. Die geben ihm ein Mikrofon, damit sie es über die Lautsprecher übertragen können, weil die Israelis zwar rausgefunden haben, dass man mit einer 40 Meter hohen Mauer diese ganzen Untoten abhalten kann, aber irgendwie nie mitbekommen haben, dass die auf Geräusche reagieren. Wahrscheinlich in der E-Mail. Draußen die Zombies so, oh mein Gott, was ist denn hier los? Es ist so laut da drin, lasst uns hinrennen. Und dann kommt eine so wunderschöne Szene, wie halt so viele hinrennen, bis sie eine Rampe aus toten Leibern, ja, das hat man wo sie dann rüberfallen gesehen, und dann rein. Genau. Ja, dann das Einzige, was er erfährt in die ganze Sequenz, ist vollkommen für den Arsch. Die einzige Information, die er kriegt in Jerusalem, ist, dass es irgendwo in ganz weit Fortistan gibt es ein World Health Organization, WHO, Labor, und da ist jemand am Forschen an diesem ganzen Zeug. Also er begibt sich dann in ein Flugzeug, um da hinzukommen, und das Flugzeug stürzt dann auch irgendwann ab. Und da bin ich exakt 20 Meter neben diesem Labor. Vielleicht war es doch eine Landung. Er ist der einzige, und eine israelische Soldatin, der vorher die Hand abgehackt hat, weil ein Zombie reingebissen hat, sind die einzigen, die übrig geblieben sind. Offensichtlich dauert es zwar nur 12 Sekunden, bis man zu einem Zombie wird, aber wenn man gebissen wird und sofort die Hand abmacht, okay. Und es mit das Wodka ist wie Calvin Ball so. Man kann sich das alles überlegen, während man es spielt. Und dann kommt dieser dritte Akt. Also bis dahin ist das alles relativ atemlos und scheiße. Und ich habe das Drehbuch improvisiert, oder? Das kann doch nicht sein. Im Netz konnte man ja lesen, dass der dritte Akt nicht funktioniert hat. Der war zum großen Teil schon gedreht. Die hatten 20 Minuten Material, was sie in Budapest für Moskau gedreht haben, weil es sollte aufhören mit einem riesigen Krieg gegen die Zombies in Moskau, wo er in der Roten Armee mit dabei ist und gegen die kämpft und dann sie tatsächlich das machen, was im Buch passiert, nämlich die Zombies frieren ein im Winter in Russland. Ihr kennt in Russland im Winter, schwierig. Da machen sie die alle tot und dann findet er irgendwann seine Familie wieder, bla bla bla. Das fanden sie dann auf einmal zu blödsinnig. Ich weiß nicht, warum sie die ersten zwei Akte so spitze fanden und diesen dritten Akt nicht so gut. Das hätte ich ja eigentlich ganz gerne gesehen. Hey, Zombies, kommt ja. Deckung incoming. Nein, was sie gemacht haben ist, weil ihnen bis dahin natürlich auch alles Geld ausgegangen war, der dritte Akt, im dritten Akt bremst der Film von 250 Stundenkilometer auf null. Runter. Du bleibst so kurz im Sicherheitsgurt hängen und denkst dann, was passiert? Da kommen jetzt auf einmal drei Doktoren vor, vier Doktoren, die trifft er da in diesem Labor. Die werden unter anderem gespielt von Peter Capaldi, der jetzt Doctor Who geworden ist und da jemanden spielt, der heißt Who-Doktor, nämlich WHO-Doktor. Die anderen heißen... Es war Prophet. Das ist tatsächlich sein Name in dem Film. Die anderen drei, und die Leute haben einen ganzen Akt zu bespielen. Er heißt WHO-Doktor. Der zweite WHO-Doktor heißt WHO-Doktor. Der dritte WHO-Doktor heißt, halte ich fest, WHO-Doktor. Und es gibt noch eine Doktorin und die heißt WHO-Doktorin. Der eine davon ist Moritz Bleibtreu. Aha. Der offensichtlich wirklich gerade Geld braucht. Der spielt ja gerade auch noch in irgendeiner Komödie mit, wo er sich als Inder verkleidet hat. Aber das kommt halt davon, wenn man nur Kino machen will und kein Fernsehen und in Deutschland halt nichts gedreht wird. Gut, super gut. Der Schwenk geht über diese drei WHO-Doktoren und dann auf einmal sitzt da Moritz Bleibtreu, ganzes Kino so. Alter. Um kurz zum Ende zu kommen. Brad Pitt erzählt diesen Leuten, ja, er hat ja diese ganzen Zombies angreifen sehen und was wir auch sehen konnten, ist, manchmal gibt es Leute, an denen rennen die einfach vorbei. Die greifen die nicht an. Woran könnte das liegen? Brad Pitt kommt auf das schmale Brett raus, dass Tiere, Raubtiere, ja andere Tiere nicht fressen, die eine tödliche Krankheit haben. Was ja voll falsch rum ist. Ich google das jetzt mal nicht, ob das stimmt, aber man kann es ja mal sagen. Und offensichtlich merken die das sofort, weil du von einer Aura des Todes umgeben bist. Jetzt sagt er, Zombies gehen vielleicht da nicht hin, weil da ja eine Aura des Todes drumherum ist. Warum sollte ein Zombie auch in die Nähe der Aura des Todes gehen? Aura des Todes, super. Ich würde nicht hingehen. Ich würde auch sagen, der hat eine Meningitis. Den esse ich besser nicht. Weil da kriege ich ja am Ende noch was. Das ist übrigens von dem Typen geschrieben worden. Der ganze dritte Akt ist von dem Typen, der Star Trek Dingenskirchen geschrieben hat. Den neuen. Und einer von diesen Lost-Writern. Deppen. dann sagt er, ihr seid doch hier so ein Seuchenlabor. Ihr habt doch hier sicher Viren von tödlichen Krankheiten. Und die so, ja, jede Menge. Wenn sich einer von uns einen tödlichen Krankheitsvirus spritzt und dann tödlich krank ist, dann würden ihn die Zombies nicht mehr angreifen. Die alle so, super. Stimmt, das ist total logisch. Bringt euch einfach um, dann fressen die euch. Ich habe die ganze Zeit gewartet, dass WHO-Doktor 5 reinkommt und sagt, ja, und dann? Aber macht nichts. Alle finden, das ist eine Idee, kann man ja auch mal ausprobieren. Mein Gott, was soll, ist ja sonst nicht mehr viel los. Rausgehen kann man auch nicht mehr. Es gibt aber nur noch ein Problem. Und das war dann der Punkt, wo ich angefangen habe, haltlos zu kichern. Und zwar der Punkt, wo die sagen, die Viren sind alle in Sektion B. Und Sektion B ist natürlich, wie wir alle immer wissen, die voller Zombies ist. Und dann kommt so ein Schnitt rüber und du siehst, die ist voller Zombies. Ah, oh, wie kommen wir da jetzt rein? Jetzt muss er mit WHO-Doktor Peter Capaldi, also dem oder ist es der andere? Pier Francesco Favino. Ich konnte sie nicht mehr auseinanderhalten. Er muss jedenfalls mit WHO-Doktor und der Elite-Soldatin aus Jerusalem, weil die hat sonst nichts anderes zu tun mit ihrer Appenhand, nach Sektion B reinschleichen und dann schleichen sie da so rein, bis auf WHO-Doktor, der natürlich der Typ ist, da liegt eine Pepsi-Dose rum, Klönger, klatscht er dagegen, da liegt ein Stück Glas auf weiter Flur und er knirscht drauf. Das Schönste ist, Sektion B, wo die ganzen Viren aufbewahrt sind, fängt an mit der Kantine. Was für mich Sinn ergibt, wenn ich irgendwo tödliche Viren aufbewahren will, dann neben der Küche. Ach, das war gar nicht das Salz, das waren die tödlichen, egal. Das ist ja wie bei Jurassic Park. Absolut. Ihr dachtet, es wäre das Fischgericht gewesen, an dem ihr erkrankt seid? Nein, die Lackschauspeise. Naja, kommt er am Ende, also sie müssen sich da an diesen Zombies vorbei und er kommt tatsächlich am Ende, also zu dieser, das ist natürlich ein gläsernes Labor, ist ja klar, und kommt da an und ist jetzt in hoher Gefahr, weil er irgendwie da nicht richtig, er weiß den Code nicht, für wie man reinkommt und den haben sie ihm nicht gesagt. Weil die sind erst in Sektion B reingegangen und haben dann gedacht, so, ach, wir sagen ihm vielleicht später mal, wie der Sicherheit. Das läuft. Irgendwie schafft das am Ende rein und steht dann da drin in diesem Ding. Und draußen ist so ein Zombie, der ist so blöd, dass das gesamte Kino anfängt zu kichern, jedes Mal, wenn er reinkommt, weil der macht die ganze Zeit nichts als. So gehe ich aber auch manchmal in der Küche rum. Das heißt, wie ein Huhn zuckt er hin und her und klappert mit den Zähnen. Naja, jedenfalls, er spritzt sich dann irgendwas und stell dir vor, das funktioniert in dem Moment, wo er sich, es wird glaube ich gesagt, er hat ein H1N1-Virus und eine Meningitis sich gespritzt und in dem Moment kommt er vorbei an dem Toten und proklamiert, dass jetzt wüsste man also, wie es geht und deswegen kann er nach Hause zu seiner Familie und dann geht er nach Hause zu seiner Familie. So. Und du gehst da raus und denkst so, die wohnen noch zu Hause. Was? 200 Millionen Kosten für den Film? Nochmal so und viel fürs Moritz Bleibtreu als Doktor da. Moritz Bleibtreu, der wahrscheinlich für kein Geld gespielt hat, damit er wieder in einem Film drin ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Also es war vollkommener Wahnsinn. Es zerfasert komplett am Ende. Es ist nie scary. Also außer für mich die Szene wie der Flugzeugabsturz, ja, okay, aber das ist halt so ein Ding von mir. Ja. Flugzeugabstürze nehmen mich immer mit. Ansonsten, ja, toll. Also wie gesagt, diese habe ich ja neulich schon mal gesagt, wie diese Körper da so rumbranden, das sieht ganz nett aus, aber ansonsten muss ich sagen, ich meine, Mark Forster hat uns ja schon das größte Alesia von Bond beschert und nach dem Ding muss ich sagen, wegen mir kann er jetzt auch scheißen gehen. Um es auf Österreichisch zu sagen. Ja. So viel dazu. Gab es eigentlich schon einen guten Kinofilm dieses Jahr? Das war irgendwas, was ich... Iron Man 3. Iron Man 3 war klasse. Der war gut, ja? Ja, der war super. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Vor allem deshalb, weil man relativ wenig von Iron Man sieht, nicht viel von Tony Stark mit der daran zu arbeiten hat, ob er eigentlich, wer er eigentlich ist. Da kommt eine super Szene drin vor, wie seine Liebe da, Pepper Potts, Gwyneth Paltrow, zu Hause ankommt und ihn begrüßt und er ist in der Rüstung drin und so, hallo Schatz und so und flirtet mit ihr und redet mit ihr und so. Und nach einer Weile bekommt sie raus, dass er nicht in der Rüstung ist, sondern dass er unten in seinem Labor ist und die Rüstung raufgeschickt hat, um geschwind mal die Alte zu beruhigen. So. Und das wird ziemlich gut am Ende, finde ich. Es hört auf mit dem Wahnsinns-Blabla-Kampf natürlich, wo sämtliche Iron-Man-Rüstungen, die er je gemacht hat, angreifen und so. Aber es ist ziemlich viel Charakterarbeit drin, das hat mir gut gefallen. Und die Visuals sind großartig. Also ich schon noch dran bei. Diese böse... Das hat mich an den blöden Joel Schumacher Batman erinnert mit Poison Ivy. Die böse Pflanzenkraft und dann explodieren sie alle. Schnell schmeißt eure Topfpflanzen raus. Aber weißt du was, ich finde, du solltest den Joel Schumacher Batman einfach nacherzählen. Das wird zehnmal witziger, als den Film anzusehen. Welchen Joel Schumacher Batman? Es gibt zwei, man darf das nicht vergessen. Ja, ich dachte, ich bis eben, ich hätte die verdrängt, bis Nomi sie jetzt wieder in meine Erinnerung wachgerufen hat. Super. Verinnerung fand ich übrigens auch ganz gut. Verinnerung. Das ist so, wenn du das eigentlich vergessen, aber dann erinnerst du dich doch nochmal dran. Verdammt, ich hatte es schon verinnert. Ich hatte letztens auch so einen geilen, da hat sich jemand verschrieben, aber ich fand es so genial, und zwar das Wort, was entstand, war Schwerz. Da dachte ich, super, Schmerz. Das ist so, ja, ein Scherz mit Schmerz, irgendwie Schwerz, irgendwie Schmerz. Ein Witz mit Schmerz, aber es ist irgendwie so, ich weiß auch nicht, es ist so, hört sich kann ja an. Nur ein Schmerz sein, ja. Sehr schön. Ein Witz, der wehtut. Ein Schmerz. Genau, das kam immer am Ende von Dieter Hallervordens Show. Und jetzt der gespielte Witz. Ja, habe ich auch verinnert. War großartig. Ich empfehle jetzt noch schnell zwei Bücher, weil ich die gerade gelesen habe. Ist das ganze Qualitätskriterium? Ich bin ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht zu viel gekommen. Also das waren auch wirklich die beiden Filme, die ich gesehen habe irgendwie. Mhm. Und es ist irgendwie gerade viel los. Aber ich bin tatsächlich in den wenigen Ferien, die ich hatte, dazu gekommen, zwei Bücher zu lesen. Das eine ist Cliffhanger von T.J. Middleton. T.J. Middleton heißt eigentlich anders anscheinend. The pen name of Tim Binding, acclaimed author of In the Kingdom of Air, Isle of Madness und bla bla bla, ist die Geschichte von einem Taxifahrer in Südengland, der den Plan hat, seine Frau umzubringen, indem er sie von einer Klippe runterschmeißt. Er schmeißt sie auch die Klippe runter im Regen. Sie hat einen gelben Ölzeug an. Als er nach Hause kommt, sitzt sie zu Hause und hat das Essen schon fertig. Er hat also jemand anders runtergeworfen und dann geht es darum, wen hat er runtergeworfen? Deswegen muss er noch jemand anders irgendwo runterwerfen. Okay, ich sehe schon, wo das hingeht. Es geht so dahin. Das ist kein perfektes Buch, aber es liest sich wirklich gut, weil es wird komplett aus der Sicht von dem Typen geschrieben. Und der Typ ist echt jemand, der, du magst ihn nicht, aber du findest ihn irgendwie super interessant. Der ist nicht nett oder sowas, aber der ist nachvollziehbar. Also es macht wirklich Spaß zu lesen. Es hat natürlich einen Twist. Der Twist ist nicht der größte Twist der Welt. Braucht es aber auch nicht sein, weil das Ganze lebt wirklich so von diesem bisschen miefigen englischen Kleinstadt-Ding, Leute, die nebeneinander wohnen und sich dauernd gegenseitig in den Garten gucken und solche Sachen. Kann ich empfehlen für am Strand? Cliffhanger. Karl Jasen hat einen neuen geschrieben, Star Island, oder ist relativ neu wahrscheinlich noch, ist nicht sein bester. Jasen hat drei Sachen geschrieben, die ich nicht missen möchte. Das ist Tourist Season, Skin Tight und Striptease. Striptease ist ganz, ganz schlimm verfilmt worden mit Demi Moore. Ach, das ist der? Ja, hat mit dem Buch nicht mehr viel zu tun. Jasen ist ein Typ, der der eine wöchentliche Kolumne in einer Zeitung in Florida hat. In einer der größeren Zeitungen in Florida. Ich weiß nicht welcher. Keine Ahnung. Und der schreibt so über die Eigenheiten des Staates Florida. Und Florida ist in Amerika bekannt als sicherlich der korrupteste und bescheuertste Staat, den sie in der ganzen Föderation haben. Star Island ist die Geschichte von einer... Ich habe ein Interview mit dem Mann gehört. Der ist super. Kolumnen sind auch klasse. Star Island ist tatsächlich eine Insel vor Miami. Es geht um so eine Britney Spears, die da Cherry Pie heißt und die kurz davor ist, komplett abzustürzen und demnächst sterben wird, weswegen ein Paparazzo sich zum Ziel gesetzt hat, mit ihr keine Paparazzi-Bilder zu machen, sondern sie zu entführen, um einen Tag lang mit ihr Aufnahmen zu machen, die so gut sind wie die Aufnahmen von Marilyn Monroe, die nach ihrem Tod erst rauskamen. Die werden ihn und sie unsterblich machen. Das geht alles wunderbar schief natürlich. Spätestens nachdem Chemo reinkommt. Chemo ist ein Typ, der in Skin Tight zum ersten Mal vorkommt. Ein Typ, der sich seine Akne behandeln lassen wollte bei einem Schönheitschirurgen, der dann Mist mit seinem Laser gebaut hat und ihm das Gesicht so kaputt gemacht hat, dass er jetzt aussieht, als ob er also permanent Akne hätte, hat er aber gar nicht und keine Haare mehr hat. Und im Verlauf sagt von dem er Buch, doch nur. Während er auf Drogen war, seine linke Hand verloren hat und so auf Drogen war, dass er es eine Spitzenidee fand, einen Rasentrimmer anstatt seiner linken Hand festzumachen, der mit einer Batterie verbunden ist, sodass er mit diesem Rasentrimmer rumwedeln kann. Das ist so eine typische Jasen-Idee. Chemo kommt da auch mit rein und der lange verschollene Gouverneur von Florida, der während seiner Amtszeit, also den gab es nicht wirklich, aber den hat er erfunden, aufhört und in den Urwäldern von Florida verschwindet und sich Skink nennt. Die beiden Figuren, Chemo und Skink, gibt es schon in früheren Büchern. Chemo ist spitze in Skintight, muss man sagen, da macht er richtig Spaß. Ich finde Striptease immer noch einen von den besten von Hiasen, weil er hat, da schmeißt er so viele Leute zu. Also, wo er richtig gut war am Anfang von seiner Karriere, war ganz seltsame Charaktere zu bauen, zwei ganz normale Charaktere da reinzutun und das Ganze so aufeinander aufzuhäufen, dass du am Ende so einen riesigen Haufen Dominos hast, die gar nicht mehr die anderen Dominos losschlagen, die dann umfallen müssen, sondern die einfach in sich zusammenbrechen und das Ganze wird komplett wahnsinnig und immer schlimmer. Da schlafen dann Leute in großen Containern voll Zuckerrohr ein und werden zu Zucker verarbeitet und solche Sachen. Ich kann die ersten wirklich empfehlen. Skin Tight ist klasse, weil man sehr viel über Schönheitschirurgie erfährt und sich garantiert nie die Nase machen lassen wird, nachdem man den gelesen hat, weil er ziemlich genau beschreibt, was alles schief gehen kann. Der Schönheitschirurg, der da drin vorkommt, muss relativ dringlich eine junge Frau loswerden, bei der eben der Meißel abgerutscht ist. Tourist Season ist ziemlich gut und Striptease ist auch große Klasse. Star Island ist ganz nett. Nicht sein Bestes, aber auch so für am Strand ist der okay. Ja, für den Strand hätte ich auch noch was. Okay, her damit. Und zwar, das ist von James S.A. Corey, das ist aber nur ein Synonym ist für zwei Autoren. Und die haben drei Science-Fiction-Bücher geschrieben, die Expanse-Series, die mit, ich glaube, Leviathan Wakes, Leviathan erwacht, ist das erste Buch. Okay. Auf jeden Fall, das ist für mich so eine Art modernes Pulp-Ding irgendwie. Mhm. Also ich muss sagen, im ersten Buch, also es hat, ich muss sagen, die beiden Typen machen es echt verdammt gut, je weiter man liest, die verschmelzen wirklich miteinander mit dem Stil. Also die haben immer Kapitel, die aus der Sicht von einer Person geschrieben sind. Wahrscheinlich hat jeder so eine Person oder so geschrieben und es wechselt sich halt immer ab und so haben sie dann das Buch wahrscheinlich irgendwie zusammengemixt. Cool. Aber das haben sie echt gut gemacht. Das basiert, die wollten mal so ein Science-Fiction-Rollenspiel machen, was dann nichts geworden ist, haben darauf dann die Bücher basiert. Das heißt, diese Hintergrundwelt ist relativ gut ausgedacht. Also du hast da so Mars ist mittlerweile eine sehr große Kolonie. Dann hast du so die Leute, die im Saturnring leben, die Behälter, die so auf Raumstationen leben und alles hängt miteinander zusammen. Und dann kommt so eine Art, und da fängt es dann an, wirklich trashig zu werden, so eine Art Virus, der Leute dann in kotzende Zombies verwandelt. Und das ist so im ersten Buch, im zweiten Buch. Also vor allem das erste Buch. Ich muss sagen, ich empfehle es, weil es einfach sehr flüssig zu lesen ist, die nette Charaktere entwerfen und es alles sehr angenehm ist. Also es ist wirklich Pulp, also es ist keine große Literatur oder sowas. Aber es macht Spaß, oder mir hat Spaß gemacht zu lesen, weil es auch sehr flüssig ist. Aber beim ersten Buch, da haben sie so dieses Ding, da gibt es, glaube ich, 4 Endsequenzen, also für mich irgendwie. Und ich hätte sogar besser gefunden, wenn man davor aufgehört hätte, aber dann hätten sie ihre Riesensäubung, weil dann passiert das und das ist total und dann, boah, noch größer, boah, und hier geht's noch weiter und der ganze Planet. Und so geht es die ganze Zeit, aber dann denkst du, ach kommt Leute, das ist so, wie nennt man das, Vorschlusslangeweile, kommt dann ein bisschen auf, also ich weiß nicht. Vorschlusslangeweile, die hat dich verhindert. das war auch kein Schwert, ja. nee, auf jeden Fall denkst du, ja, kommt Leute, kommt zum Schluss, jetzt ist okay, also ihr habt mich gut unterhalten und es ist auch alles nicht wirklich originell mit den Zombies und so, aber wie gesagt, die Charaktere machen es aus, das ist so das erste Buch, das hört dann auch irgendwie auf, man liest gerne das zweite dann, wo dann die Zombies sich in komische Alienwesen verwandeln und alles mögliche zerfetzen und auf der Venus ist irgendwie so das Zeug vom Anfang gelandet, das was dann quasi durchs Weltall geflogen ist und fast auf die Erde, aber weil es dann noch 2 bewusste Menschen in dieser Bio-Dingsbumsmasse waren, ist das Riesending dann mit einem riesen Schiff abgelenkt worden auf die Venus, wo es jetzt irgendwie brütet und so. Das ist so das zweite Buch. Im dritten Buch ist aus dieser komischen Biomasse dann so eine Art Raumstation geworden. Also es macht nicht viel Sinn eigentlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, aber man muss ja. Ja, nee, also vor allem die beiden Typen, die schreiben halt echt flott runter und wie gesagt, das ist, wenn man das so ein bisschen als Pulp ansieht, dann macht es auch richtig Spaß, wenn man jetzt nicht versucht einen, ich mag ganz gerne Science-Fiction, die so ein bisschen tieferen Sinn hat, was hier absolut nicht gegeben ist. Hier will man einfach nur unterhalten und das klappt eigentlich ziemlich gut. Also ich muss sagen, die haben es so angelegt, dass wahrscheinlich nach den 3 Büchern noch mehr Bücher kommen und da freue ich mich eigentlich auch schon drauf. Vor allem finde ich sehr faszinierend, dass es eben 2 Autoren sind und beim ersten Buch können wir noch sagen, okay, das war wohl der und das war jener. Aber je mehr die schreiben, also ich habe es auf Englisch gelesen, je mehr die schreiben, desto einheitlicher wird's. Also das ist schon, fand ich auch sehr faszinierend. Mhm. Ja. Cool. Ja, die gibt es auch schon auf Deutsch, oder? Naja, ich sehe gerade, die gibt es auch auf Deutsch schon. Gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch, ja. Aber im Englischen sind es 3 Bücher, im Deutschen macht man ja manchmal 2 draus, aus einem Englischen, keine Ahnung, wie es da ist. Nee, die haben das tatsächlich. Okay, also ich mag die, das hat Spaß gemacht. Okay. Ja. Yeah. Kann ich mir ja direkt mal angucken. Ja. Hervorragend. Cool. Ist sogar wundervoll. Ja, dann das heißt, wir sind jetzt am Ende. Ich glaube, ja. Wenn wir uns so wohlfühlen, dann muss man natürlich aufhören. Ich glaube, hier ist auch gleich Frühstück fertig, wenn ich das richtig höre. Frühstück? Ja. Hast du es gut. Ist das Popcorn schon reif? Ich habe noch was anderes gefunden, kann ich noch kurz darauf hinweisen. Es gibt ja von allem inzwischen DVDs. Ich war auf dem Flohmarkt und die habe ich für 1,50 Euro Ford Fairlane, Rock'n'Roll Detective, jemals gesehen. Yeah. Yeah. Renny Harlins 2. Film. Gut ist was anderes, aber ja. Die deutsche Synchro ist wirklich wundervoll, muss ich sagen. Es ist eine von diesen Synchros, die einen mittelmäßig schlechten Film zu einem richtig guten schlechten Film machen. Der Synchronisator von Alf, dessen Name mir natürlich jetzt unklar, Tommy. Tommy Pieper. Ja. Tommy Pieper spricht Ford Fairlane und macht das wirklich großartig. Das hat richtig Spaß gemacht. Für einmal neben der Arbeit herlaufen lassen. Ford Fairlane, Roundabout Detective. Ja. Jetzt hören wir aber echt auf, bevor Jetzt hör mal echt Sorgen. auf, sonst muss ich noch Green Lantern rausholen und dann wird's schlimm. 5,99 €. Also, ja. Yeah. Ah ja, zur Sache Schätzchen ist auf DVD draußen. Falls ihr mal einen deutschen Film sehen wollt aus den späten 60er Jahren, der an die Nouvelle Vague von Frankreich rankommt und das Ganze noch als Komödie. Ja. Ingrid Steeger? Nein, Nein, absolut Uschi nicht. Glas hat da dann Ach, auch eine genau. ganz andere Karriere eingeschlagen, als man es nach dem Film vermutet hätte. Ja. Werner Enke, der hat's geschrieben und ist die Hauptfigur. Und Mai Spiels hat's gedreht, ist auch noch von einer Frau gedreht, das ganze Ding. Und ich kann es schwer empfehlen, zur Sache Schätzchen ist ein ganz toller Film. Guckt euch den mal an. Okay. Und jetzt gerade in einer ganz neuen Abtastung mit allem drum und dran. Und jetzt gerade sind bei dir die Ansonsten, Bauarbeiten draußen los, oder was? wenn dann bei Sascha. Ah. Ja, ich mache den die Schlussmusik, ist das. Ach Ah, so. das ist die Schlussmusik. Die hört man so schlecht, dass man denkt, das wäre. So. Na gut, dann entschuldigen Sie bitte alles, was wir sagten. Ja. Heute. Yay, schönen Tag noch. Bis Tschüss. bald. Tschüss.